Erster Gott sagte zu Jakob, geh nach Bethel. Bleib dort und baue einen Altar für Gott. Er ist dir erschienen, als du vor deinem Bruder Esau geflohen bist. Zweiter da sagte Jakob zu seiner Familie, werft alle fremden Götter weg. Reinigt euch und zieht saubere Kleider an. Dritter, wir wollen nach Bethel gehen. Dort baue ich einen Altar für Gott. Er hat mir in meiner Not geholfen und war immer bei mir. Vierter, sie gaben Jakob alle ihre fremden Götter und ihren Ohrschmuck. Jakob vergrub alles unter einem großen Baum bei Sichem. Fünfter, dann reisten sie weiter. Die Menschen in den Städten hatten große Angst vor Gott. Deshalb verfolgten sie die Söhne Jakobs nicht. Sechster, Jakob kam mit allen seinen Leuten nach Luz im Land Kanaan. Dieser Ort heißt jetzt Bethel. Siebter, er baute dort einen Altar. Er nannte den Ort El-Bethel, weil Gott sich ihm dort gezeigt hatte. Achte, Deborah war die Amme von Rebekka. Sie starb und wurde unter einer Eiche bei Bethel begraben. Man nennt den Baum die Klageeiche. Neunter, Gott erschien Jakob noch einmal, als er aus Mesopotamien zurückkam. Gott segnete ihn sehr. Zehnter, Gott sagte zu ihm, dein Name ist Jakob. Aber du sollst nicht mehr Jakob heißen. Dein neuer Name ist Israel. Elfter, Gott sagte auch, ich bin der allmächtige Gott. Du sollst viele Kinder haben. Ein ganzes Volk und sogar Könige werden von dir kommen. Zwölfter, ich habe Abraham und Isaak ein Land versprochen. Dieses Land gebe ich jetzt dir und deinen Nachkommen. Dreizehnter, danach verließ Gott den Ort, an dem er mit Jakob gesprochen hatte. Vierzehnter, Jakob stellte an diesem Ort einen Stein auf. Er goss Wein und Öl auf den Stein, um Gott zu ehren. Fünfzehnter, Jakob nannte den Ort, an dem Gott mit ihm gesprochen hatte, Bethel. Sechzehnter, sie reisten von Bethel weiter. Kurz vor Ephrat bekam Rahel ihr Kind. Die Geburt war sehr schwer für sie. Siebzehnter, die Hebamme sagte zu ihr, hab keine Angst. Du hast wieder einen Sohn bekommen. Achtzehnter, Rahel lag im Sterben. Mit ihrem letzten Atemzug nannte sie das Kind Benoni. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. Neunzehnter, so starb Rahel. Sie wurde an der Straße nach Ephrat begraben. Das ist heute Bethlehem. Zwanzigster, Jakob stellte einen Stein auf ihr Grab. Dieser Grabstein von Rahel steht dort noch heute. 21. Israel reiste weiter. Er baute sein Zelt hinter dem Turm Eder auf. 22. In dieser Zeit schlief Ruben mit Bilha, der Nebenfrau seines Vaters. Israel hörte davon. Jakob hatte insgesamt 12 Söhne. 23. Die Söhne von Lea waren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. 24. Die Söhne von Rahel waren Josef und Benjamin. 25. Die Söhne von Bilha waren Dan und Naphtali. 26. Die Söhne von Silpa waren Gad und Assa. Das sind die Söhne von Jakob, die in Mesopotamien geboren wurden. 27. Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre bei Hebron. Dort hatten schon Abraham und Isaak gelebt. 28. Isaak wurde 180 Jahre alt. 29. Dann starb Isaak alt und lebenssatt. Seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn gemeinsam.